Im Erholungsheim Songaksan in der Stadt Kaesong in der DDR begann die Sommerkur der Kriegsveteranen. Für die Teilnehmer des Vaterlandes im Befreiungskrieges organisiert das Heim buntes kulturelles Leben, wie Zusammentreffen mit den Schülern, damit die Veteranen in landwirtschaftlich schönen Ort angenehme Tage verbringen können.